Wack MCs auf Facebook, ich teile Wack MCs mit Axthieb. Um deine Dame wegzuboxen, muss ich kein Schach spielen. Yo Nutte, was geht ab? Ich chill mit meiner Gang in Tschernobyl. Bevor ich dich feier, rap ich darüber, dass ich sterben will. Sag mir nochmal, dass du so viel Alk getrunken hast. Und ich komme zur Woche Flasche und schneid dir die Zunge ab. Dumme Fotze, du bist nicht high, denn du bist besoffen. Ich hast zwar keine Punchline, doch dafür paar Kugeln getroffen. Ey, du trägst deine Klamotten, weil's der allerneueste Trend sagt. Ich trag meine, weil ich darauf Bock und wenig Geld hab. Ich darf Nigger sagen, weil ich wie ein Neger rappe. Du willst Punches, ich zertrümmer dir die Schädeldecke. Deine 1000 RBA-Battles machen dich Spaß nicht gleich besser. Du hast anstatt Erfolg toll, ich habe ein Messer. Bitch, du bist behindert und ich nicht. Das reicht für dich, ey, voll zerfickt, du Nutensohn.